Yeah. Wow, war ein cooler Track, Alter. Da ist noch Zeit für einen. Ich würde sagen, eine geht noch, Mann. Ja, lass den Klassiker aufnehmen, Alter. Ja. Das ist ein uraltes Teil, aber... Viel zu oft kommt die Einsicht, dass das Leben an einem vorbeizieht. Erst so spät, dass es schon vorbei ist. Ich hatte Glück, wenn mir bewusst ist, dass ich den Tag nutzen muss, bevor es Schluss ist. Und es hat zur Folge, dass ich mir Ziele setz und Prinzipien, die ich dann nie wieder brech. Doch das scheitert leider meistens an mir selber und ich kann daran nichts ändern. Denn egal wie gut dein Vorsatz scheint, scheint der meistens unerreichbar, dass er nur ein Vorsatz bleibt und das, was ich vorhab, scheitert. Und ich frag mich wirklich, worauf warten wir denn? Carpe diem! Ich bin viel zu bequem, inhalier THC. Doch fixiere meinen Weg, erst im Ziel bleib ich stehen. Und ich lass mich nicht wie viele Menschen denken, durch das grüne Gift bremsen. Ich hab den Überblick, mir Zeit gelassen, bin bereit zu fahren. Endlich hab ich grünes Licht, ich fühle mich verantwortlich für mich und für andere, dass es endlich losgeht und ich den gottverdammten Anker licht. Du denkst dir kurz, dass du von allem her Abstand lässt, doch es ist zu spät, Alia Jagda ist. If you think this is the end, this is only the beginning. Go, go, go, go, go, go, go. Tell my story on hard copy. Fuck raps, fuck shots to the top. I done took up enough time. Ich frag mich, was ist, wenn? Warum jeder Tag nur an mir vorbeizieht, ich die Tage verpenn? Tag für Tag vergeht und einen Lebensweg zu finden scheint für viele nicht so einfach, weil das Leben sie erblinden lässt. Ihr seid nur Tagträumer, ich sag euch, was ihr am Tag träumt. Verpasst ihr in der Nacht, wenn ihr die Zeit nicht sinnvoll nutzt? Am Tag ihr gleichzeitig den Schlaf versäumt. Es ist ein ewiger Kreis, ich lebe, was ich schreibe. Wir alle warten drauf, bereit zu sein, wollen lediglich frei sein. Doch stattdessen chillen wir nur mit Leuten, die nur mit Leuten chillen, die am Morgen die Bomben flutschen und sich freuen über Bilder, die sie sehen in ihren Träumen. Ich sehe in diesen Leuten keine Zukunftsperspektive, kein Hauch von Freude. Ich sag, nutze die Zeit, nutze den Tag, nutze, was dir Gott gibt. Gott gab dir dieses Leben, also befrei dich von deinem inneren Teufel, deinem inneren Geist, der dich schon immer verleugnet. Sag dir nicht, du bist nichts wert, nicht der, der es nicht schaffen kann, sondern nutze die Zeit, sonst wird nichts sein, wie es mal war. Geh den richtigen Weg, Carpe diem, nutze den Tag. If you think this is the end, this is only the beginning. Go, go, go, go, go, go, go. Tell my story on hard copy. Fuck raps, fuck shots to the top.